ich höre so gerne Werbefunk. Gegen Tripper hilft kein Slipper, sondern Triptoman. Das Medikament ohne Hexafibrillon und ohne Furalmazid und selbstverständlich auch ohne Streptodenta-Hydrofibromacetat-Thylaminoxid. In jeder gut sortierten Apotheke. Zum 10-jährigen Jubiläum gratuliert sich die Titanic zu ihrem reizenden Handverkäufer Martin Paul. Titanic, das Herzblättchen. Mit der Gernschmann-Story, Walter Momper-Sammelbildchen und vielen prallvollen Seiten. Die Titanic-Jubiläumsausgabe. Aikido ist eine japanische Verteidigungstechnik. Nokia ist eine skandinavische Computerfirma. Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Bei beiden steht die Unversehrtheit der Partner an erster Stelle. Das gesunde Verhältnis zwischen Mensch und Technik. Mit einem Wort, Ergonomie. Nokia Computer bei Datasharing. Informieren Sie sich. Datasharing. Joachimsthaler Straße 19. Telefon 88 000 355.